three. Letzte Nacht geträumt von Big Pimpel, Pelzmantel, Pinky Ring. Aufgewacht und merkte, dass ich Shandy bin. Aus meinem Blickwinkel wirkt die Welt wie ein Bond-Trailer. Gott weiß, ich hab geträumt von diesem Longplayer. Als wir zusammenlegen mussten für paar Kippen und ne Ofenfrische. Und das Studio glich nach Drogenküche. In jede Flasche reingeascht. Heute aschen wir in Flaschen in der Suite für über 1000 eine Nacht. Ich hab geträumt, dass mein Erfolg Oma zum Wein bringt. Nicht jeder Traum wird wahr, ich weinte wie ein kleines Kind. Als sie ging, sie ist jetzt bei Opa in den Sternen. Verschluckt an einem Apfel, selbst ihr Tod war wie ein Märchen. MJ-Kassette in Omas Gaststätte. Und ich mach die Moonwalks vor der Jukebox. Dieselben Platten stehen noch heute in meinem Vinylregal. Ich red von Tags und meine Preisschilder und nicht Züge malen. Mama sagt, fang an zu sparen, du bleibst nicht immer Superstar. Doch ich google gerade Öffnungszeiten Bucherer. Mittagsschlaf beendet mit nem Blowjob von ner Prinzessin. Ich glaub, ich bin in meinem Traum gefangen, Inception. Es fing alles an in meiner Fantasie. Ich frag mich, wo das endet, doch es endet nie. Ich hol die Trophäen für das Team, high von nem Endorphin. Es fing alles an in meiner Fantasie. Ich frag mich, wo das endet, doch es endet nie. Ich hol die Trophäen für das Team, high von nem Endorphin. Ich wollte 1000 deutsche Markschein und ne Geldklammer. Die campen vorm Hotel, Mama. Es wird immer seltsamer. Damals Hausarrest, ab in Smoke to VHS. Heute hab ich Dauerstress, Business Class, Powernaps. Bin eingeschlafen in meinem Astra ohne Klimaanlage. Und aufgewacht im Benz, München, Maximilianstraße. Parking vor der Tiefgarage, Schlüssel an dem Portier. Du Missgeburt, das ist kein Eis, das ist ein Sorbet. Sechs Paar Yeezys, zwei Apple TVs in der Suite, Sweet Art, Sweet Rap, Sweet Dreams. Zwei Stimmen, Stereo im Kopf, Simon Garfunkel. Der Traum ist so real, ich glaub ich schlafwandel. Keine Albträume mehr, wer ist Freddy Krüger? Traumwagenpark, zweite Reihe, Kudamm, Ecke, Schlüter. Fühlt sich an, als wär's der Neubeginn vom Neubeginn. Mein T-Shirt, Dreams Merch, der Stoff, aus dem die Träume sind. Dreamworks, Spielberg, ich glaub ich muss das Buch verfilmen. Zwei Stunden siehst du mich mit Ali nur am Kudamm chillen. Von der Couch mit Brandlöchern zu Boxspringbetten. Ich glaub ich bin in meinem Traum gefangen, Inception. Es fing alles an in meiner Fantasie. Ich frag mich, wo das endet, doch es endet nie. Ich hol die Trophäen für das Team, high von nem Endorphin. Es fing alles an in meiner Fantasie. Ich frag mich, wo das endet, doch es endet nie. Ich hol die Trophäen für das Team, high von nem Endorphin.